Zeuge Herbert Hofmann, Deutschland, Strumpfwirker, 54 Jahre, 146. Verhandlungstag, 26.03.1965. Dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme, zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Da habe ich nichts gegen einzuwenden. Herr Hofmann, Sie heißen mit Vornamen? Herbert. Herbert Helmut. Helmut, ja. Wie alt? 54. 54 Jahre alt, sind Sie verheiratet? Ja. Von Beruf? Arbeiter, Strumpfwerker von Beruf, Strumpfwerker. Strumpfwerker. Strumpfwerker. Und wohnen in? Zurzeit in Waldkirch. Waldkirch. Bei Frank. Und mit den Angeklagten sind Sie nicht verwandt und nicht verschwägert? Ja, weiß ich. Ich kenne die Angeklagten nicht. Ja, wissen Sie nicht, wer angeklagt ist oder ja, kennen Sie? Ja, Mulka und Andra stand in meinen. Also da will ich Ihnen die Namen vorlesen. Mulka, Höcker, Boger, Stark, Dülewski, Broad, Schobert, Schlage, Hoffmann, Karduk, Barecki, Breitwieser, Dr. Lukas, Dr. Frank, Dr. Schatz, Dr. Capesius, Kleer, Schärpe, Handel und Bednarek. Kennen Sie diese Leute? Keiner bekannt. Keiner bekannt. Sie sind also mit ihnen nicht verwandt und nicht verschwägert. Denn Sie müssen ja schließlich wissen, wie Ihre Verwandten und Verschwägerten heißen. Nun, Herr Zeuge, sind Sie Wachtmeister im 3. Polizeibataillon 320 gewesen? Jawohl. Wo war dieses Polizeibataillon? So im Osten eingesetzt, 3 Jahre ungefähr. Im Osteinsatz. Ja, wo ungefähr? Ja, einmal hier, einmal da, nicht? Im Südabschnitt. Im Südabschnitt? Ja, einmal auch mal in Rovnow und dann sind wir, bevor wir nach Rovnow kommen, sind wir in Richtung Donnerbohl, runter nach Süden, im Marsch gesetzt. Wir sollten nach Tiflis. Und da ist aber dann ein Stopp. Ist was draus geworden? Stoppbefehl gekommen, nicht? Nun? In Proskurow haben wir 14 Tage Halt gemacht. Was haben Sie denn dort gemacht? Was hatte denn Ihr Polizeibataillon für eine Aufgabe? Eine Aktion, wenn es recht ist. Ja, der Kompaniechef hat eine Bekanntgabe verlesen, wonach also zu einer Judenaktion ausrücken, nicht? Was haben Sie sich darunter vorgestellt? Er hat ja auch UNUM ganz durchblicken lassen, dass sie wohl erschossen werden. Dass sie erschossen wurden? Ja. Mhm. Das war in Proskurow? Das war in Proskurow. Mhm. Und sind Sie dann auch ausgezogen? Ja, das Bataillon reckte aus nach Kamenetz-Podolsk, nach südlich von dort. Ja. Ich bin nicht mit ausgerückt, ich habe den Kompaniechef gebeten, zurückbleiben zu dir. Wie hieß der Kompaniechef? Scharwey. Scharwey? Ja. Und was sagt der Kompaniechef? Ich habe ihm vor allen Dingen gesagt, dass ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Ich kann nicht auf wehrlose Menschen schießen. Ich finde es auch unsoldatisch, da ich verstehe es gegen die Hager Landkriegsordnung. Er möchte mich da keinen Befehl geben dazu. Nicht? Die Hager Landkriegsordnung ist Ihnen also bekannt? Ja, die wurde uns mal in der Belehrung mit so. Und stand da auch während der Ausbildung wurde uns das so mitgebracht, dass man auf wehrlose Menschen nicht schießen oder in Bezug auf die Gefangennahme und so, wenn man Gefangene macht. Nicht? Ja. Dass man auf wehrlose Menschen nicht schießen soll. Ja. Ist Ihnen in der Instruktionsstunde gesagt worden. Ja. Und da haben Sie das dem Kompaniechef gesagt. Ja, das habe ich ihm unter 4 Augen gesagt. Ja. Und dann sagt er, es ist gut, Hofmann, und dann hat er mich entlassen. Nicht? Das sind Sie nicht mitmarschiert? Nein. Und haben Sie irgendwelche nachteiligen Folgen dadurch gehabt? Ja, das kann ich nicht so beurteilen, nicht? Aber Vorteil auf keinen Fall, nicht? Was meinst du bitte? Vorteil auf keinen Fall, aber so kann ich das nicht beurteilen. Noch eine Frage des Gerichts, seitens der Staatsanwaltschaft, Herr Rechtsanwalt Ormond, Rabe, Dr. Kaul, Verteidigung. Herr Zeuge, lebt Ihr Kompaniechef noch? Ja, das kann ich schlecht beurteilen. Ich bin zwar vernommen worden. In welchem Zusammenhang sind Sie vernommen worden? Ja, zu dieser Sache, zum Bataillon eben. Wo war denn das? Das war, wo ich wohne, in meiner Heimatort. Von der Polizei oder vom Gericht? Die Leute waren vom Niederrhein. Ja, am Niederrhein gibt es auch Polizei und Gericht oder Staatsanwaltschaften. Hat man Ihnen nicht gesagt, wer da Sie vernehmen wolle? Das hat man mir nicht so gesagt, wer das ist. Sie kommen vom Niederrhein, Sie kommen in diese Angelegenheit. Das hängt mit Ludwigsburg zusammen, die Leute. Nicht? Aha. Da meinen Sie, Sie wären von Ludwigsburg gewesen? Nein, ich glaube nicht. Er sagt, Sie sind vom Niederrhein. Niederrhein. Also Dortmund oder Dortmund. Naja. Also, Sie sind vernommen worden. Und zwar wegen des Bataillons. Wegen des Bataillons, ja. Da haben Sie aber nicht erfahren, ob der Kommandeechef Schawai noch lebt. Ja, im Verlauf der Vernehmung hatte mir einer gesagt, ob ich wüsste, dass er sich erschossen hätte. Das ist mir nicht bekannt. Aha. Danke. Noch rechts mal Dr. Eckert. Herr Zeuge, können Sie uns sagen, ob Sie da als Beschuldigte oder als Zeuge vernommen werden sollte? Tja, das kann ich jetzt nicht sagen. Sind Sie gefragt worden, ob Sie... Die haben über alles gefragt, nicht? Über die Angelegenheit, was wir gemacht haben, die Einsätze, wo wir waren, nicht? Und was so passiert ist, im Bezug auf das Bataillon. Im Bezug auf das Bataillon. Und sind Sie dann auch gefragt worden, ob Sie selbst bei solchen Sachen mitgemacht haben und haben deshalb die Antwort gegeben, ja, heute auch? Ich bin auch gefragt worden, was meine Aufgabe war oder was ich getan habe, nicht, was ich gemacht habe. Ja. Ich kann ja nur sagen können, dass ich mich nicht identisch mit dieser Sache erklärt habe. Dankeschön. Das verabscheiden, nicht? Dieser Zeuge wurde damals auch als Zeuge vernommen von der Kripo. Das war wohl in dem Verfahren gegen Wiemer und andere wegen Mordes, Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Dankeschön. Von Seiten der Angeklagten keine Frage mehr zu stellen, keine Erklärung mehr abzugeben. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Das kann ich, ja.